Heute bringen wir Stücke, die im Rahmen der Konzertreihe Unerhört uraufgeführt wurden. Die Reihe wird veranstaltet in Zusammenarbeit mit BR Franken und dem GVE Erlangen. Als erstes geht es damit in das Palais Stutterheim. 2020 spielte der Pianist Ingo Dannhorn dort die 5 Stücke für Klavier von Werner Haider. Thank you. Der Pianist Ingo Dannhorn mit der Uraufführung der 5 Stücke für Klavier von Werner Haider 2020 im Palais Stutterheim in Erlangen. Dort waren auch die beiden Gitarristen von Entre Mundos, Martin Dressler und Moritz Beck, im letzten Jahr zu Gast, um dort den Kompositionsauftrag des Bayerischen Rundfunks Studio Nürnberg an Johannes Brinkmann das erste Mal aufzuführen, Er nannte ihn Kammern der Zeit, nach der Vorlage des spanischen Dichters Antonio Machado. Thank you. Kammern der Zeit, Blitz eines Weges für den Kompositionsauftrag des BR-Studio Frankenwelt, Johannes Brinkmann, Texte des spanischen Dichters Antonio Machado als Vorlage für sein Stück für zwei Gitarren. Die Uraufführung spielten im letzten Jahr in Erlangen Martin Dressler und Moritz Beck. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 hören Sie heute Uraufführungen im Rahmen der Konzertreihe Unerhört in Zusammenarbeit mit dem Studio Franken und GVE Erlangen und mit Tobias P.M. Schneids Madrigali Astrali auch die Umsetzung eines weiteren BR-Kompositionsauftrages, diesmal interpretiert vom Rascher Saxophonquartett. Das Rachel-Saxophonquartett mit der Uraufführung der Madrigali Astrali von Tobias Peter Maria Schneid. 2014 im Palais Stutterheim in Erlangen im Rahmen der Konzertreihe Unerhört, einer gemeinsamen Konzertreihe des gemeinnützigen Theater- und Konzertvereins Erlangen, kurz GVE, und des Bayerischen Rundfunks Studio Franken. Auch Peter Gahns Standing in Front of the Fiction Shelves für Flöte, Klarinette, Cello und Elektronik war so 2017 das erste Mal für das Publikum zu hören, bei einem Konzert mit dem Ensemble Reflexion K. Thank you. Das war das Ensemble Reflexion K mit einem Stück von Peter Gahn für Flöte, Klarinette, Cello und Elektronik, Standing in Front of the Fiction Shelves, ein weiterer Kompositionsauftrag des Bayerischen Rundfunks Studio Franken. Auch die nächsten gut 50 Minuten stehen noch ganz im Zeichen der Uraufführungen. Das erste Mal gab es zum Beispiel im Februar des letzten Jahres das folgende Trio von Klaus Ospald in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen zu hören, und zwar mit dem Trio Licenze. Thank you.

Das Trio Licenze. Im letzten Jahr spielte es in Erlangen die Uraufführung von Klaus Ospalds Trio für Violine, Viola und Cello. Ruhig atmend hat Katrin Klose über ihr Orgelstück Voix Céleste als Anweisung geschrieben. Umgesetzt wird sie von Dominik Sustek. Ruhig atmen, schrieb Katrin Klose über ihr Orgelstück Voix Céleste, das Dominik Sustek an der Orgel der Neustädter Kirche in Erlangen spielte. Von dort geht es in den Erlanger Redutensaal zu Jeremia Schwarzer und Park de Labyrinth von Volker Blumenthaler für Blockflöte Solo. Thank you. Parc des Labyrinthes für Blockflöte Solo von Volker Blumenthaler, interpretiert von Jeremias Schwarzer. Und zuletzt hören Sie noch Musik von Klaus Treuheit, die Nummer 4 aus Sublime Sensations. Thank you. Die Nummer 4 aus Sublime Sensations von Klaus Treuheit.